Quirl von Friedrich von Schiller. Euch wundert, daß Quirls Wochenblatt heut um ein Heft gewonnen hat? Und hörtet doch den Stadtausrufer sagen, das Brot und Rindfleisch aufgeschlagen.